Den schwarzen Hund? Jawohl, den schwarzen Hund. Der ist ein schlechter Kerl, aber die, die ihn angestiftet haben, sind noch schlimmer als er. Nun, wenn ich nicht auf irgendeine Weise von hier wegkommen kann, und wenn sie mir den schwarzen Fleck in die Hand drücken, dann merke dir, was ich dir jetzt sage. Sie sind hinter meiner alten Schifferkiste her. Nun nimmst du dir ein Pferd. Du kannst doch reiten, nicht wahr? Na also, du setzt dich auf ein Pferd und reitest zu, na, in Gottes Namen, zu dem ewigen Schwätzer, dem Doktor, und sagst ihm, er solle alle Mann auf Deck pfeifen, Behörden und solches Zeug, und soll sich längsseits vom Admiral Benbow legen, und er werde des alten Flint ganze Mannschaft fangen, groß und klein, alles, was davon noch übrig ist. Ich war erster Steuermann, jawohl, das war ich. Dem alten Flint sein erster Steuermann, und ich bin der Einzige, der die Stelle kennt. Er gab es mir in Savannah, als er im Sterben lag, gerade wie ich jetzt, wie du siehst. Aber du musst das nicht melden, bevor sie mir den schwarzen Fleck in die Hand geben, oder bevor du den schwarzen Hund wieder siehst, oder einen einbeinigen Seemann, Jim, diesen vor allen. Aber was ist der schwarze Fleck, Captain? Sagte ich. Das ist eine Aufforderung, Matt. Ich will dir's erklären, wenn sie damit kommen. Aber die Hauptsache ist, dass du dein Wetterauge offen hältst, Jim, und verlass dich drauf. Ich will mit dir teilen, Jim, halb und halb auf meine Ehre. Er fantasierte noch eine kleine Weile und seine Stimme wurde immer schwächer. Dann gab ich ihm seine Medizin, er schluckte sie hinunter wie ein Kind und bemerkte dazu: Wenn jemals ein Seemann Medizin nötig hatte, dann bin ich das. Schließlich verfiel er in einen schweren, ohnmachtähnlichen Schlaf und ich ließ ihn allein. Was ich getan haben würde, wenn alles gut gegangen wäre, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich die ganze Geschichte dem Doktor erzählt haben, denn ich hatte eine Todesangst, es könnte dem Captain leid tun, mir seine vertraulichen Eröffnungen gemacht zu haben, und er würde mich totschlagen. Es kam aber so, dass mein armer Vater an diesem selben Abend ganz plötzlich starb, und da hatte ich keine Gedanken für etwas anderes. Unsere natürliche Trauer, die Beileidsbesuche der Nachbarn, die Anordnungen für das Begräbnis und dabei die ganze Arbeit in der Wirtschaft, die nebenbei besorgt werden musste, dies alles gab mir so viel zu tun, dass ich kaum Zeit hatte, an den Captain zu denken, geschweige denn Angst vor ihm zu haben. Am nächsten Morgen kam er die Treppen herunter und nahm seine Mahlzeiten wie gewöhnlich ein. Er aß allerdings wenig und ich fürchte, er trank noch mehr Rum als für gewöhnlich, denn er ging einfach selber in den Zapfraum und bediente sich da und knurrte dabei und blies durch die Nase und keiner von uns wagte, ihm in den Weg zu kommen. Am Abend vor dem Begräbnis war er wie gewöhnlich betrunken, und es war fürchterlich, ihn in unserem Trauerhause sein scheußliches altes Schifferlied brüllen zu hören. Aber so schwach er auch war, wir hatten alle eine Todesangst vor ihm, und der Doktor war bei einem Schwerkranken, der viele Meilen entfernt wohnte, deshalb kam er nach meines Vaters Tod nicht ins Haus. Wie ich bereits sagte, war der Captain schwach, ja, er schien sogar immer schwächer zu werden, statt wieder zu Kräften zu kommen. Er kletterte die Treppe hinauf und wieder herunter und ging aus der Schenkstube in den Zapfraum und wieder zurück, und manchmal steckte er seine Nase aus der Türe und schnüffelte in die Seeluft hinein, und dabei hielt er sich an den Wänden fest, um sich zu stützen, und keuchte laut und schnell, wie wenn er einen steilen Berg hinanginge. Niemals redete er mich an, und ich bin der Meinung, er hatte seine Mitteilungen so gut wie vergessen, aber er brauste noch leichter auf als gewöhnlich und war in Anbetracht seiner körperlichen Schwäche heftiger denn je. Er hatte eine beunruhigende Manier, wenn er betrunken war, seinen kurzen Säbel zu ziehen und die blanke Waffe vor sich auf den Tisch zu legen. Trotz alledem aber kümmerte er sich weniger als sonst um die Leute und war allem Anschein nach mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.